Thank you. Denkmäler gegen die Windräder. Die Energiewende werde durch den Denkmalschutz abgebremst, beklagt die Windkraftbranche. Rund 10% der geplanten Anlagen lägen deshalb auf Eis. Ein positives Beispiel gibt es in Bayern. Mehrwertsteuer durch die Hintertür zurück? Die Gasumlage von der Mehrwertsteuer zu befreien sei nicht möglich, sagt die EU-Kommission. Sie betonte, aber ebenso wie Kanzler Scholz, es sollen schnell alternative Lösungen gefunden werden. In aggiunta al presidente dell'Unione dei Ciechi, Mario Barbuto, Matteo Salvini tuttavia garantisce che ascolterà il territorio, oltre a tutti i dirigenti. Colpa dell'effetto doppio della riforma costituzionale, dei consensi attesi in calo per i due partiti, risultato non opposti e più scoperto.